Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, wie hießen die noch gleich? Vergessene Bands der 80er Jahre. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elberlin. Und holen dich. Sie nahmen in den frühen 80ern schon vorweg, womit Rammstein und ähnliche Bands in den späten 90ern Erfolg haben sollten. Die deutsche Band Kowalski hatte mit ihren Maschinengrooves und ihren markigen Texten mit dem Song Stahlmaschinen einen kleinen Underground-Hit, bevor sie dann völlig zu Unrecht in Vergessenheit gerieten. Und darum geht es in diesem Soundtrack Vergessene Bands der 80er Jahre. Ich war völlig verblüfft, als ich so meine Plattensammlung durchging, dass dazu auch The gehören. Das englische Einmannprojekt von Matt Johnson hatte 1986 einen Mega-Erfolg mit dem Album Infected. Es gab zu jedem Song einen Videoclip, was heute undenkbar wäre, und im folgenden Song einen tollen Gastauftritt von Nene Cherry. Matt Johnson ist bis heute aktiv, aber irgendwie aus den Medien verschwunden. Das ändern wir jetzt The mit Sweet Bird of Truth. On my cigarette, he can run, but he can't hide. Got the unspoken feeling on your mind. I'm too tense, too tender. You're too weak to be true. You try to make it easier upon yourself by making it hard on you. I could die. I'm just another Western guy with desires that I can satisfy. So all the love I gave to you means nothing at all. Dear God, God, God, this slow train's a dawn. nothing to do till her daughter says she'll be dead with you. While foreign affairs are screwing rotten, light morale has hit rock bottom. Dying embers stand forgotten. Talks of peace will be in trial. Stand up for me. State your peace tonight. Stand up for me. State your peace. Eine der englischen New Wave Bands, die Mitte der 80er hervorkamen, die aber in Europa nie besonders Erfolg hatten und daher auch schnell in Vergessenheit gerieten. The Fix hatten viel mehr Erfolg in den USA, wo sie bis heute touren. Wir hörten einen ihrer Hits, nämlich den Song Stand or Fall. Einer der außergewöhnlichsten Bands in England, im England der 80er, war das Duo Associates. Sie hatten mit ihrem Song Party Fears 2 sogar Chart-Erfolg, aber das Bestehen der beiden kreativen Köpfe Alan Rankin und Sänger Billy McKenzie war von kurzer Dauer. Interessant ist, dass ihre gemeinsamen Alben selbst heute noch nicht antiquiert wirken, sondern immer noch irgendwie modern und das über 20 Jahre nach dem Erscheinen. Hören wir die Associates mit dem Stück The Affectionate Punch. Your share. Elvis Costello and the Attractions, Nick Lowey, Reckless Eric und natürlich auch Ian Jury. Das waren einige Namen des legendären englischen Stiff-Labels. Bis in die Top 10 kam Ian Jury einige Male. Wenn man bedenkt, dass viele seiner Alben noch in den späten 70ern erschienen sind, dann kann man ihn als jemanden bezeichnen, der Punk-Music mit auf den Weg brachte. Jury starb im Jahr 2000, doch seine Backing-Band tourt bis heute und kämpft gegen das Vergessen solcher Songs wie Hit Me With Your Rhythm Stick. The deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Teardrop Explodes gründeten sich Ende der 70er Jahre in Liverpool. Sänger Julian Cope hat dann später eine Solokarriere hingelegt und gehört zu den Wiederentdeckern des deutschen Krautrock. Doch The Teardrop Explodes als Band hatte wirklich einen ganz eigenartigen Pop-Sound, viel Orgel, Posaunen, schräge Texte. Die einzige Band, die sich vielleicht ähnlich angehört hat, waren die In Spiral Carpets in den 90er Jahren. The Teardrop Explodes sind lange Geschichte. Ich möchte vor allem an ihr Debüt Kilimanjaro von 1980 erinnern, das voller brillanter Ideen und Songs steckt. Einer von ihnen, Went Crazy. I'm in my room, Die 80er Jahren waren in Deutschland auch die Zeit der neuen deutschen Welle. Da wurde wirklich viel Mist produziert. Alleine deswegen, weil die größeren Plattenfirmen auch jede Menge Bands unter Vertrag nahmen, die vielleicht mal einen Hit hatten. Ein kurzes Aufflackern am Erfolgshimmel gab es für die Düsseldorfer Band nichts. Der größte Erfolg war der Song Tango 2000, der auf kaum einer neuen deutschen Welle Compilation fehlt, aber heute weniger bei 80er Partys gespielt wird, sondern eher in Darkwave und Gothic Clubs ein Dauerrenner ist. Hier sind nichts mit Tango 2000. Sie sind die Band, deren Name auch immer wieder fällt, wenn es um Sheffield der 80er Jahre geht. Clock TVA, die haben während ihres Bestehens einige Stilwechsel vollzogen und mit ihrem Album Advantage 1981 ein kleines Meisterwerk geschaffen, das zwar kommerziell floppte, aber aus heutiger Sicht wirklich ein Klassiker des Post-Punk ist. Heute gibt es ja unzählige Bands, die sich in Interviews auf die Post-Punk-Ära beziehen, aber einige Namen schlichtweg vergessen oder einfach nicht kennen. Es muss nicht immer Joy Division, Sisters of Mercy oder Gang of Four sein. Clock TVA wäre da eine Alternative und lohnt das wieder reinhören. Hören wir vom Advantage-Album den Song Tortured Heroin.

Diese Band auf ihren großen Hit Pretty in Pink zu beschränken, würde ja wirklich nicht gerecht werden. Die Psychedelic First haben ihren ganz eigenen Sound geschaffen. Und gerade ihre ersten Alben sind kleine Meilensteine des Post-Punk. Wir hörten vom vergessenen Album Talk, Talk, Talk den Titel Dump Waiters. Als die New Romantic-Welle aufkam, waren sie mittendrin. Dabei war es melancholischer Akustikpop, was den Nagel der Band Lotus Eaters aus Liverpool eher auf den Kopf trifft. Mit First Picture of You gelang der Band sogar ein kleiner Hit, doch das ganze Debüt, das Anfang der 80er erschien, ist voll mit kleinen Hymnen und war so eine Art Gegenpol zur oft nihilistischen Musik des New Wave. 2002 gab es dann nochmal mit Silent Wave ein Album, das nahtlos an den Sound der 80er anschloss. Lotus Eaters, eine Band, die viel mehr verdient hätte, als einfach so im Plattenregal zu warten, bis irgendwer Bekanntes mal einen Song von ihnen samplet und damit einen Welthit landet. Hören wir die Lotus Eaters mit First Picture of You. Of you, the first picture of summer. Denkt man an Adam and the Ants oder kann man sich überhaupt noch daran erinnern, dann fällt einem vielleicht als erstes diese Kriegsbemalung, das schräge Outfit des Popsängers ein. Adam and the Ants oder Adam Ant, der Sänger von Adam and the Ants, hat eine bemerkenswerte Karriere in den frühen 80ern hingelegt, war aber auch immer so ein englisches Phänomen und ist es bis heute geblieben. Trotzdem, sein Erfolgsalbum Kings of the Wild Frontiers ist heute noch schräg, alleine deshalb, weil es Rhythmen von Gary Glitter und den Trommlern von Burundi verwendet. Das aber auch auf eine sehr charmante Art und Weise, denn damals gab es noch kein Sampling. Hören wir Adam and the Ants mit End Music. Gold ist heute als Schriftsteller recht erfolgreich. In den 80er Jahren war er Teil des Musikprojektes Foyer des Arts. Zusammen mit Multi-Instrumentalist Gerd Pasemann hat er wirklich schräge Dokumente deutscher Liedkunst entworfen. So richtig erfolgreich waren Foyer des Arts nie. Doch ihre Platten, die Mitte der 80er erschienen, sind heute noch Meilenstein in Sachen deutscher Avantgarde-Pop. Mal ernst, mal lakonisch, melancholisch, mal provokant. Foyer des Arts machten ihre Sache wirklich gut und fehlen heute irgendwie in der deutschen Musiklandschaft. Bessere Texte hat man danach selten gehört. Deswegen jetzt Foyer des Arts mit ihrem schrägen Chanson, ein Elvis-Imitator auf dem Weg zu sich selbst. Ich zertrete eine Cola-Dose und spiele damit Fußball. Einem anderen reißt die Plastiktüte und niemand sieht den Hut. Ich habe keine Wehrmacht mehr. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Ich lehne an einer Litfaßsäule. Für mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf. Eine schwangere Türkin am Kotbusser Tor. Wie ein deutscher Soldat in einem Gospelchor. Ich bin ein Elvis-Imitator. Auf dem Wege zu sich selbst. Blättern in der Zeitung und niemand sieht den Hut. Ich habe keine Wehrmacht mehr, ich bin für nichts mehr zu gebrauchen. Ich hänge an meinem alten Griff und niemand sieht den Hut. Meinem Haltegriff und fühle mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf. Eine schwangere Türkin am Kottbusser Tor. Wie ein deutscher Soldat in meinem Gospelchor. Ich bin ein Elvis-Imitator. Auf dem Wege zu sich selbst. Während Depeche Mode, Erasure und einige andere Künstler des englischen Mute-Labels bis heute Erfolge feiern, war es Fat Gadget nie vergönnt, über eine Art One-Hit-Wonder hinauszukommen. Gadget mit bürgerlichem Namen Frank Tovey starb 2002 an Herzversagen und hat einige wirklich tolle Songs hinterlassen. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Collapsing New People. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Sleep on.